Bei der Eroberung Mexikos fand man einen aztekischen Kalenderstein von 420 Zentner Gewicht. Er ist nun in der Kathedrale zu Mexiko eingemauert. Er teilt das Jahr in 18 Monate à 20 Tage unter Zusetzung von 5 Schalttagen. Das sind 16 mal 20 und 23 und 22 Tage gleich 365 Tage. Er steht an Genauigkeit dem julianischen und gregorianischen Kalender in nichts nach. Wie kommt es nun, dass die Steinkreise von Odry bei Danzig, die zum Ausgang der jüngeren Steinzeit und zum Anfang der Bronzezeit entstanden sind, die gleiche Zeiteinteilung aufweisen wie jener mexikanische Kalenderstein? Da ist doch der vorgeschichtliche Zusammenhang der beiden Kulturen nicht in Abrede zu stellen. Sehr wahrscheinlich stehen auch die rätselhaften Funde auf der Osterinsel im stillen Ozean mit der atlantischen Frage in Verbindung und können wohl nur durch diese und mit ihr gelöst werden. Die Osterinsel ist zweifellos ein Rest des versunkenen größeren Erdteils Lemurien bzw. des Reichs Rapa Nui. Auch dort finden sich, wie in den Inka-Staaten, gewaltige zyklopische Mauern und Terrassen aus Steinen von oft mehreren Tonnen Gewicht aufgetürmt. Unerklärlich scheint ihr Zweck und noch rätselhafter die Art und Weise, wie die Riesensteine aus großen Entfernungen herbeigeholt und in die richtige Lage gebracht wurden. Wie bei altperuanischen zyklopischen Bauwerken sind die Riesensteine nicht mit Mörtel verbunden, sondern an den Tempel von Stonehenge erinnernd, verzapft und so geschickt ineinander gefügt, dass sie dicht aneinander passen und ein festes Ganzes bilden. Auf den Riesenterrassen wurden gewaltige, mehrere hundert Zentner schwere Bildsäulen in Gruppen von je 4 aufgestellt. Sie sind durchschnittlich haushoch. Die größte hat 80 Fuß und liegt noch im Steinbruch. Die Langgesichter der Säulen haben edle Nase, gut gerundetes Kinn und durchgeistigten Typus, der an den Arischen erinnert, in keiner Weise aber an den des Negers oder Papua. Sehr auffällig ist, dass die Bildsäulen mit dem arischen Kreuz geschmückt sind. Wie kommt das uralte arische Bundeszeichen auf diese Statuen? Ein gewaltiges Kunstwerk sollte da geschaffen werden, wurde aber nie vollendet. Von 500 Bildsäulen wurde kaum ein Drittel aufgestellt, viele liegen noch in den Steinbrüchen, viele sind über die Insel verstreut, als wäre ihr Transport plötzlich unterbrochen worden. Die Mauern und Wände der vorhandenen, sehr seltsamen, viel tausend Jahre alten Bauwerke und auch die Wände der Steinbrüche zeigen seltsame Hieroglyphen, Wandmalereien und geometrische Zeichnungen, die auf eine Bilderschrift hindeuten, die wie im vorgeschichtlichen Europa und Amerika nicht entzifferbar und wie jene Kulturprodukt der gleichen, vermutlich einst Atlantis beherrschenden arischen Rasse gewesen sind. Am seltsamsten aber ist folgender Umstand. Gesichter in dem Steinbruchfelsen erst vorgezeichnet und nicht ausgehauen und ringsumherliegende halb und ganz vollendete Bildsäulen geben von einem schrecklichen Augenblick Kunde, in dem Bildhauer und Arbeiter die Geräte wegschleuderten. Was für eine furchtbare Katastrophe war hereingebrochen und hatte das Riesenwerk unerwartet unterbrochen? Vermutlich der plötzliche Untergang von Atlantis bzw. des Festlandes, von dem die Osterinsel ein Teil bildete und dessen auf hoher Kulturstufe stehendes großes Volk dabei eines grausigen Todes starb, bis auf einen später ausgestorbenen, sich auf die Spitze der Berge, die jetzige Osterinsel, flüchtenden Rest. Will man die Frage nach der Herkunft und dem Zusammenhang jener durch eine seltsame Katastrophe plötzlich geänderten alten Kultur lösen, so muss man die Anthropologie zu Rate ziehen. Diese sagt uns mit dem Gewichte des Naturgesetzes, gleiche Kultur und gleiche Kunstformen haben gleiche Rasse zur Voraussetzung. Demgemäß kann es sich bei jener versunkenen Kultur mit ihren heiligen Bergen, Ringwallanlagen, Steinkreisen, Monolithen, Pyramiden und terrassierten Bergen, Mäandern, Spiralen, Kassetten und Stabornamenten nur um Arier gehandelt haben und jene unerklärliche älteste Kultur stammt zweifellos aus der Zeit der atlantischen Arier und wurde in ihrer Fortentwicklung durch den Untergang von Atlantis je unterbrochen. Die von den amerikanischen, vorderasiatischen und ägyptischen Mischvölkern weitergeführten, verzerrten und zur Erstarrung gebrachten Kunstformen lassen aber eine Höhe jener arischen Kultur erraten, die uns in Erstaunen und Bewunderung versetzt. Wenn nun der Anthropologe feststellt, dass die Ägypter ihre Götter mit arischem Körperbau darstellen, wenn die mittelamerikanischen Kulturvölker weiße, bärtige Männer als Bringer ihrer Kultur und die Vedas die indischen Götter als blond und blauäugig bezeichnen, so ist an der germanischen Herkunft der Schöpfer der atlantischen Kultur nicht zu zweifeln. Das wird auch durch die Buhüslener Bilderschriften bestätigt. Die von uns aufgestellte Behauptung der arisch-germanischen Kultur auf Atlantis und in den atlantischen Kolonien, insbesondere in Mittelamerika, erhält zu allem Überfluss noch eine Stütze in der Tatsache, dass nach der Entdeckung Amerikas Reste einer weißen germanischen Bevölkerung gesehen und beschrieben wurden. Weiße Indianer hat man in Süd- und Mittelamerika und auch auf Alaska schon des Öfteren gesehen. 1924 gelang es der amerikanischen Forschungsexpedition Marsh, auf dem Isthmus von Darica in Panama eine geheimnisvolle blondhaarige und blauäugige Indianerrasse von zarter weißer, von weißen Flaum bedeckter Haut zu entdecken, von der jahrhundertelang gefabelt wurde, ohne dass es bisher gelungen wäre, deren Existenz festzustellen. Gleichzeitig fand die Expedition die Spuren einer uralten Zivilisation. In diesen weißen Indianern darf man wohl Reste der arischen Kulturrasse auf Atlantis Amerika erblicken. Welch furchtbare Katastrophe mag über ihr Volk und deren Kultur alles vernichtend hinweggebraust sein,